Deutschlandfunk. Das Feature. Werde, der du bist. Die Odenwaldschule. Ein Feature von Elke Suhr. Ich habe von jeher die Menschenbildung als eine durchaus individualistische Angelegenheit aufgefasst. Die Bildung hat sich ans Individuum zu wenden, nicht an die Masse. Paul Geheb und ich hatten uns 1909 in Wickersdorf kennengelernt. Er war damals Leiter der Freien Schulgemeinde. Es war Februar und strenger Winter, als mein Vater und ich dort eintrafen. Wir fragten nach Herrn Geheb. Und da wurden wir in das sogenannte Herrenhaus geführt. Und im zweiten Stock fand ich eine merkwürdige Gruppe Menschen. Herr Geheb, strumpflos im Winter mit offenen Sandalen und in seinem üblichen Anzug, den er ja immer getragen hat, bis zu seinem Tode unverändert. Und fünf sehr schöne Frauen in seinem Zimmer. Und sie aßen Rührei mit Schinken. Also, und das kam mir so wahnsinnig komisch vor. Ich war glücklich, als Erzieherin im Landesschulheim Wickersdorf das zu finden, was ich mir als Arbeit erhofft hatte. Leben in der Natur, Einfachheit der Verhältnisse, die Möglichkeit, als Erzieherin in naher Verbindung mit Kindern zu leben, Glied einer Gemeinschaft zu werden. Dass Paulus und ich uns bald fanden, war für uns beide ein großes Glück. Desto trauriger war es für uns, dass schon nach kurzer Zeit Differenzen mit dem Kollegium auftraten und wir uns von Wickersdorf trennen mussten. Und dann sagte er mir, er möchte meinen Vater aufsuchen und ihm sagen, dass er mich heiraten will. Mein Vater hat ihn empfangen und dann rutschten ihm die Hosen immer hoch und dann sah man die nackten Waden und so kam er also zu meinem Vater, um die Hand der Tochter anzuhalten. Und dann hat mein Vater unter anderem gefragt, womit wollen Sie meine Tochter erhalten? Da hat der Paulus gesagt, erhalten? Sie sind doch ein vermögender Mann und Sie haben doch Ihre Tochter bisher erhalten. Mein Vater war der Fabrikant Max Kassierer, Mitglied im Vorstand der Deutschen Industrie, Stadtrat und später Ehrenbürger von Berlin. Zunächst war er begreiflicherweise gegen unsere Heirat und unsere Pläne. Aber je mehr er meinen und Paulus ernsten Willen kennenlernte, unser Leben in Arbeit zu verbinden, desto interessierter zeigte er sich. Er stellte nicht nur die Mittel zur Verfügung, die eine große Schule benötigte, sondern er bedachte mit uns jede Einzelheit. Und mein Vater sah daneben die Notwendigkeit, dass man baute, vier Häuser und ein Maschinenhaus für Elektrizität. Im Frühjahr 1910 gründete ich die Odenwaldschule in Heppenheim an der Bergstraße. 1930 besteht meine Schule aus 12 Landhäusern, die am obersten Ende eines von der Bergstraße sich nach Osten in den Odenwald emporziehenden Tales liegen. In herrlicher Landschaft zwischen Bergen, Laubwäldern und Wiesen. 180 Kinder und junge Leute, ein Drittel Mädchen, sind auf die Häuser verteilt. In der Aula des Hauses, das von der Berghöhe hinab ins Tal und fern in die weite Rheinebene schaut, ist die Büste Platons aufgestellt, als des unerschöpflichen Urquells aller Kultur des Abendlandes. Die übrigen 5 Hauptgebäude Odenwaldschule sind an hervorragender Stelle mit den Bildnissen Goethes, Herders, Fichtes, Schillers und Wilhelm von Humboldts geschmückt, weil wir uns zu ihnen als unseren Heroen bekennen. Geländegang mit Friedel. Meine Güte, ist das idyllisch. Das ist ein richtiges kleines Dorf. Ja. Das Bachhaus, da wohnt nur eine Familie drin. Es ist klein, nett und niedlich. Furchtbar hellhörig. Typografie mache ich mit den Schülern, also dass sie Schriften erkennen können, dass das natürlich auch dann später auf die Computerschriften umgesetzt werden kann. Was mich immer wieder erstaunt, ist, dass zum Beispiel Legastheniker damit sehr gut umgehen können, weil die ja sowieso langsamer denken. Und beim Setzen ist es ja so, man muss auch spiegelverkehrt und auf den Kopf setzen. Ich bin auch Legastheniker und ich habe jetzt eine Spezialarbeit über die Typografie geschrieben. Also, es gibt so ein Heft. Dieses Heft soll einem sagen, wie man selber Sachen gestalten soll, was selber furchtbar gestaltet ist oder was gar nicht gestaltet ist. Und dann habe ich eben beschlossen, dass ich selber eine Arbeit schreibe, um rauszukriegen, wie man das eigentlich regeln soll. Was ist denn mit diesem Chemielabor? Und dann gibt es doch auch irgendwie was mit neuen Technologien. Wo sitzen die? Da oben im Laborhaus. Also hier wohnt nur die 5. und 6. Klasse. Was? Es gibt eben so wenig 5. und 6. Klasse, dass wir aufs Internat kommen. Ja. Also man sagt, die Leute sollen auf die USO kommen, dann haben sie Chancen, aber man gibt ihnen nicht die Zeit, um sich zu ändern. Ich würde ganz gerne dann mal in dein Zimmer kommen. Ja, ja, klar. Ich hatte dem Jörg schon Bescheid gesagt. Also Jörg ist schon furchtbar lange hier, der ist seit der 5. Klasse, soweit ich weiß, hier. Und ich bin erst noch mit der 7. Klasse da. Das heißt erst, das ist für die OSU zur Zeit schon relativ lang. Pädagogische Provinz, Gründungsjahre. Im Landerziehungsheim sollen die Kinder in reiner Luft, unverkümmert und unverbogen, sich zu wahrem Menschentum entwickeln. Bewahrt von den Übeln der Zivilisation, von denen die Welt draußen voll ist. Unsere Kinder bilden den Mikrokosmos einer wirklich organischen, einheitlichen Lebensgemeinschaft. Jedes Kind sollte am Nachmittag frei sein und sich wählen, was es wirklich interessierte und womit es sich beschäftigen wollte. Und dazu sollte ihm die Gelegenheit gegeben werden. Nach Pestalozzis Auffassung, der gerne den Ausdruck Individualbildung gebrauchte, würde es schon ein Unrecht sein, auch nur zwei Kinder nach dem gleichen Lehrplan arbeiten zu lassen. So individualistisch fasste er die Bildung auf. Und das hat sich doch gar nicht bewährt. Der Paulus hat nämlich dabei nicht bedacht, dass diese Kinder ja gar nicht daran gewöhnt waren, ihr Leben frei einzuteilen. Denen wurde ja von Stunde zu Stunde alles vorgesetzt. Und so langweilten sie sich und schmissen Steinchen an die Häuser und an die Fenster und schubsten sich. Und also gar nicht schlimm, aber doch ohne irgendwelchen Inhalt. Und dann mussten wir eben doch anfangen, wieder einzuteilen und dann, dass also jedes Kind, sagen wir mal, 4 Tage in der Woche beschäftigt war. Verzweifelt fragen Pädagogen, die noch immer vom Idol der allgemeinen Bildung besessen sind, wo sie auf längst überlasteten Lehrplänen immer noch neue Unterrichtsfächer und Stoffmassen unterbringen sollen. Das habe ich immer gefühlt, dass ein Kind an einer Sache, möglichst an einer Sache ernsthaft arbeiten sollte, sich das wählen und daran festhalten. Den Schlüssel zur Lösung dieses Problems hat uns bereits Goethe gegeben. Narrenpossen sind eure allgemeine Bildung und alle Anstalten dazu. Eines Recht wissen und ausüben gibt höhere Bildung als Halbheit im Hundertfältigen. Und da hat der Paulus eine Schreinerei eingerichtet und hat selber Schreinerei unterrichtet. Er hat es gelernt. Für uns war immer die Devise Pestalozzis maßgebend. Kopf, Herz, Hand. In der Odenwaldschule wurde ein großes Gebäude errichtet, das überhaupt nur Werkstätten enthielt. Eine tüchtige Schreinerei. An einem normalen Schultag. Odenwaldschullandschaft. Sie messen ja dem Werkunterricht besondere Bedeutung bei. Das ist eine der mehreren Säulen der Odenwaldschule. Lehrer Killig lehrt Fünftklässler das Bohren. Wir haben mehrere Werkstätten hier an der Schule. Und bereiten die Kinder in der 5. und 6. Klasse, also die dann da sind, bereiten wir darauf vor, dass sie ab der 7. Klasse dann die größeren Werkstätten, also die Folgewerkstätten besuchen können und gegebenenfalls dann nach der 11. Klasse oder 12. Klasse vielleicht sogar eine handwerkliche Ausbildung parallel zum schulischen Teil ihrer Ausbildung machen können. Da haben sie die Möglichkeit, Schreinerausbildung zu machen, also den Gesellenbrief im Schreinerhandwerk oder den Gesellenbrief im Schlosserhandwerk. Und welchen Sinn hat das für Schüler, die Akademiker werden wollen? Das hat für alle Schüler eine ganz große Bedeutung. Also im Prinzip hat jeder Einzelne hier im Raum ganz viele, also wie jeder Mensch, sage ich jetzt mal, ganz viele Qualitäten. Und in so einem Projektunterricht können sie natürlich auch ganz gezielt erstmal ihre Stärken rauspicken. Und da konnte eine Alisa, die in Mathematik schon ihre Frustrationserlebnisse aus der Grundschule mitgebracht hat und erstmal gesagt hat, ich möchte überhaupt keine Mathematik machen, die konnte erstmal ihre Divisionsfrustration überwinden. Wir haben das zusammen berechnet. Sie hat ganz schnell gemerkt, so schwer ist es eigentlich gar nicht. Mensch, es stimmt ja alles, was ich da gerechnet habe. Kollegen von öffentlichen Schulen und Internaten haben mich immer wieder beneidet um die herrliche Disziplin, die bei uns herrschte. Einfach, weil sie darauf beruhte, dass jedes Kind schon möglichst früh zu einem möglichst starken Verantwortungsbewusstsein erzogen wird. Schon die Kleinen im Kindergarten, verantwortlich für sich selbst und für die Gemeinschaft. Paul Lasker Schüler, 1913. In den Bergen zwischen Laub und Wiesen stehen bemalte Waldschlösschen. Jedes ist einem Dichter gewidmet. Und drinnen lachen Knaben und Mädchen mit ihren Lehrern und Lehrerinnen. Und unter ihnen lebt der Rübezahl mit seinen gütigen nussbraunen Augen und dem langen Weihnachtsmannbart. Paul Geheb, er zaubert Freude durch die Hallen und Säle seiner Gnomhäuser. Mein Paulchen wird bald in ihrer Schule sein. Er ist furchtbar schüchtern und mag es nur nicht zeigen. Er ist wirklich so ein gutherziges Kind und ich leide darunter, wenn er sich hier nicht so rumtummeln kann, da ich sehr herzleidend bin. Odenwaldschule, 2. Juli 1913. Liebe Frau Lasker Schüler, wenn ich zuweilen diese oder jene Verfehlung Pauls scharf verurteilt habe, so tue ich doch nur meine Pflicht als Erzieher. Paul fühlt, dass Herr Direktor ihn nicht leiden mag. Ich möchte ihn ebenso dringend als herzlich versichern, dass ich von jeher eine starke Sympathie für Ihren Paul gehabt habe. Er hat Vögel vom Baum geschossen. Das ist mir direkt ein Rätsel. Denn Paul liebt die Tiere. Ich habe nicht erlaubt, dass er ein Gewehr bekommt. Er sollte sich einen Mantel kaufen für meines Mannes Weihnachtsgeld. Da kam er plötzlich mit einer Waffe, als Jäger, nach Hause. Ich war ihm direkt stundenlang bös. Ziehen Sie doch bitte nicht den falschen Schluss, dass ich Paul nicht verstünde oder nicht liebte. Knallt er zum Beispiel die lieben Meisen von den Bäumen herunter, so bin ich sicher, dass dies nur Gedankenlosigkeit oder Unbesonnenheit ist. Wir haben ja bemerkt, wie schlimm es um Ihren Sohn steht. Er ist wohl zu sehr verwöhnt und infolgedessen ist seine Arbeitsfähigkeit zu wenig entwickelt worden. Für das Bedenklichste halte ich, dass die Regung von Pauls Innenleben überhaupt nur aus Wünschen besteht. Wenn er Empfindungen oder Gedanken äußert, so sind das Wünsche. Und zwar immer sehr egoistische Wünsche. Und ich glaube, liebe Frau Lasker-Schüler, Sie tragen einen großen Teil Schuld an dieser Abnormität. Insofern Sie immer von dem Bestreben erfüllt gewesen sind, Paul nichts als ein fröhliches Kind sein zu lassen. Doch glauben Sie mir, Kinder lassen sich, schon erheblich jünger als Paul ist, zu sozial empfindenden kleinen Menschen erziehen. Ich glaube sogar, dass so absolute Egoisten wie Paul gar nicht die Fähigkeit haben, glücklich zu sein. Mein Paul hat in Ihrer Schule das Stottern gelernt. Und zwar durch die ewige Angst und Qual, in der sich mein armes Kind befand. Es gibt keinen Menschen, den ich so sehr hasse wie den Leiter der Odenwaldschule. Drudes Tagebuch. 14. Mai 1916. Also Herr Paulus Geheb hat uns zur 8. und 9. Sinfonie von Beethoven eingeladen. Wir wanderten nach Heppenheim und fuhren nach Darmstadt. Dort ging's erst in eine Konditorei, wo wir unendlich viel Kuchen aßen. Dann ins Opernhaus. Und dann die Musik. Und Geheb. In der Schulgemeinde lernt man ihn ja überhaupt nicht kennen. Aber alle sagen, man muss mit ihm spazieren gehen. Dann sieht man ihn erst richtig. Ja, das sah ich nun auch. So kaufte er viele Blumen und schenkte jedem eine. Immer ganz individuell ausgewählt. Ich bekam eine lila Schwertlilie, an deren aufblühenden Knospen ich mich täglich freue. Drude, die Tochter des berühmten Jugendstilmalers Fidus, war eines der begabtesten und entzückendsten Mädchen, die ich je gesehen habe. 20. Mai 1916. Jetzt war gestern Fichtefeier. Ja, hier versteht man's wirklich, auf deutsche Art Feste zu feiern. Schon am Abend vorher eine Vorfeier. Wir gingen zur Jägersrast und hörten dort von Fichtes Leben. Am 19. gingen wir zusammen auf die Eulenwiese. Erst ein Gedicht von Goethe, das Göttliche. Dann Fichte-Worte vorgelesen und dann mein Gedicht, Genius von Schiller. Dann tanzten wir Volkstänze. Als Schluss kamen Lieder zur Laute. In der 10. der Fichteschen Reden an die Nation heißt es, eine Absonderung der Geschlechter in besonderen Anstalten für Knaben und Mädchen würde zweckwidrig sein und mehrere Hauptstücke der Erziehung zum vollkommenen Menschen aufheben. Soweit Fichte. Die Koedukation bildet einen ganz wichtigen Bestandteil aller Erziehung. Gibt es doch nirgends ein Kind, das in sexueller Isolierung aufwüchse. Vielmehr entwickelt sich der Knabe oder das Mädchen in seinen wechselseitigen Beziehungen zum anderen Geschlecht. 21. Mai 1916. Das Hauptproblem, an dem wir alle zu kauen haben, ist die Koedukation. Es ist jetzt so ein unschöner Ton zwischen Jungen und Mädchen eingerissen, dass alle darunter leiden. So, nun hatten wir großen Mädchen für uns eine Konferenz. Wir sind uns alle einig, dass jeder daran arbeiten muss, dass auch die Jungen sich vernünftig benehmen. Verantwortungsbewusstsein war der Grund, dass es mit der Koedukation, die ich vom ersten Tag an in der Odenwaldschule durchgeführt habe, immer gut gegangen ist. Dass nie etwas vorgekommen ist, das wir zu bedauern hatten. Und wir hatten doch Knaben und Mädchen in allen Altersstufen, bis zu 18, 19 Jahren. 12. Juni 1916. Worüber ich langsam und sehr schwer fortgekommen bin, ist Paul Geheb. Er bleibt mir fremd. Nun bin ich aber darüber weg und erwarte nichts mehr. Wenn ich das Bedürfnis habe, ungestört zu sein, wird mir das unmöglich gemacht. Und wenn ich das Bedürfnis habe, still zu sein, dann fragt jeder, was mir fehlt, und alle reden, bis ich mich zwinge, lustig zu sein. Bis ich dann mit einem Mal von meiner inneren Gereiztheit und Unsicherheit etwas in einem ungezogenen, schnippischen Ton Luft macht. Dieses Wehren ist ja so schwer und macht einen auch wieder wund. Als Drude 17 Jahre alt war, musste sie für einige Monate von unserer Schule nach Berlin beurlaubt werden, wo gerade eine Grippe wütete. Das Mädchen wurde infiziert und bekam eine schwere Lungenentzündung und war nach 5 Tagen tot. Annika, 12. Klasse. Bei mir ist so eine Spaltung, habe ich das Gefühl. Entweder Leute mögen mich oder sie hassen mich. Das ist irgendwie komischerweise so. Und wie ging es denn, als du hier auf die OSO kamst? Was für ein Gefühl hattest du da? Ich war sehr glücklich, weil ich habe das Gefühl gehabt, hier frei zu sein und mich auf jeden Fall entfalten zu können. Doch, ich war sehr froh, hier zu sein. Ich finde das Du-Sagen an der OSO, finde ich auf der einen Seite richtig gut, weil man dadurch eine bessere Beziehung aufbauen kann als in den meisten anderen Schulen. Also in keiner anderen Schule kann man so eine gute Beziehung zu den Lehrern aufbauen, aber man kann dadurch auch den Respekt verlieren. Herr Bueb würde jetzt ja sagen, Salem ist eben doch besser mit viel Respekt. auf Salem ist ein Kumpel von mir gegangen. Und als er zurückkam, sein erster Satz war, dass man dort, wenn man mit einem Mädchen befreundet ist, dass man fickt. Er hat so formuliert, Freundschaft ficken. Und dass es nicht so seriös ist, wie es von außen aussieht. Du meinst, da ist mehr los, als man glaubt. Über Disziplin. Odenwald-Lehrer Hans Traxel kontra Berhard Bueb, ehemaliger Leiter der Internatsschule Salem. Wir sind hier im Grunde ein kleines Dorf mit 250 jungen Menschen. Man bekommt viel mehr mit, es gibt viel mehr Erzählungen oder viel mehr Auffälligkeiten. Man kommt auch viel mehr mit Freunden oder Kameraden der eigenen Kinder durch den Unterricht oder durch den Alltag zusammen, als man es außerhalb eines Internats hat. Deswegen fällt einem vieles stärker auf, glaube ich, als vielen Eltern außerhalb des Internats. Es wird vermutlich niemand gelingen, dieses Problem Alkohol oder Drogen oder Sucht ein für alle Mal für eine größere Gruppe zu klären. Das wäre völlig unglaubwürdig, wenn man sagen würde, wir sind hier im Dorf, da gibt es das nicht. Da würde Herr Buer vielleicht sagen, das hätte er in Salem besser unter Kontrolle gekriegt. Was Herr Buer betreibt, ist Schein und Design hier. Das heißt, was er hier macht, ist eine Placebo-Veranstaltung, die verspricht, wir testen und wir verhindern Drogenmissbrauch bei uns, aber er sagt nicht, welche Drogen, welches geht. Es verspricht Sicherheit, es ist ein Aushängeschild, es ist eine geniale Marketingaktion, aber es hat mit, glaube ich, mit Pädagogik und dem vernünftigen Umgang mit jungen Menschen und ihrem Wachsen und Werden und Gedeihen, inklusive ihrer Fehltritte auch, wenig zu tun. Was machen Sie denn, wenn Sie einen erwischen? Wir haben erst eine Eröffnung der Drogenstufe, wir können überlegen, eine Probezeit zu eröffnen. Und wenn ein Schüler sich auf Dauer so verhält, dass er sich und andere mit seinem Konsum schädigt oder er dann in dem Sinne jetzt dealt, also dealen im Sinne von weitergeben an Alkohol oder Drogen an Jüngere, dann trennen wir uns auch von dem Schüler. Es ist ja eine wahnsinnig freundliche Atmosphäre hier zwischen Lehrern und Schülern. Ich glaube, es ist eine Einstellungssache natürlich. Das hängt zusammen mit dem grundsätzlichen Duzen, mit der Vorstellung, warum man hier ist und mit der Vorstellung auch, dass hier weniger Schule denn eine Form von Lebensgemeinschaft auf Zeit praktiziert wird, die auch mit Unterricht zu tun hat, aber die auch den Unterricht befördern soll eben. Was sind Ihrer Meinung nach die Vorteile der Odenwald-Schule gegenüber Salem? Zum einen glaube ich, dass eine Gesamtschule die richtige Antwort ist auf verschiedene Fragen und Studien von PISA bis OECD. Und das Schöne finde ich, dass Sie, wenn Sie hier im Alltag, ob jetzt durch die Bibliothek oder übers Gelände gehen, Sie werden den Unterschied nicht finden zwischen sogenannten Selbstzahlern und sogenannten Jugendamtskindern. Das halte ich mit für eine der selbstverständlichsten und deswegen genialsten Leistungen dieser Schule. Ähnlich geht es mir ja mit dem Umgang mit Zeit. Das gehört jetzt nicht zur sozialen Schichtung, aber es gehört für mich zur Genialität dieser Schule hier. Wir haben hier keine Schulglocke, wir haben fast nirgendwo Uhren in den Räumen und trotzdem funktioniert es. Aber immerhin gibt es einen Gong. Im Speisesaal. Im Speisesaal, weil ich glaube, der Speisesaal ist manchmal sowas wie ein sozialer Brennpunkt der Schule. Man muss sich vorstellen, dass nach möglicherweise 6 Stunden Unterricht und manchmal sehr freudigen Erlebnissen und manchmal aber auch frustrierenden Erlebnissen, weil nicht immer alles klappt und nicht immer alles schön sein kann. 50, 60 Erwachsene und 250 junge Menschen, Schüler im Alter von 10 bis 20, 22 in einen Raum strömen. Da haben wir gesagt, da brauchen wir eine Form und das ist dieser Gong, der markiert, ab wann man am Tisch sein soll, der markiert, ab wann gegessen werden soll und der markiert, wann zusammengeräumt werden soll, beziehungsweise wann man die Nebentische besuchen kann, um sich zu verabreden. Klaus Mann und der Alte. 12. Juni 1923. Es existiert in Deutschland die Erziehungsanstalt nicht, in der ich so hätte leben dürfen und können, wie Sie es mir ermöglicht haben. dass ich dennoch fort will und muss, liegt daran. Die Atmosphäre, die Luft einer derartigen Anstalt ist nichts für mich. Vom Essen angefangen, vielleicht ist mir das Unwesentlichste nicht, bis zu letzten unaussprechlichen Feinheiten. Es ist nichts für mich. Ich bin fehl am Ort. Grüßen Sie den Odenwald und den lieben blonden Uto-Jungen. Ich aber bin Ihr dankbarer und treuer Klaus Mann. Ich habe ihn von den vielen hundert Menschen, mit denen ich in Berührung kam, mit am liebsten gehabt. Der Alte liebte es, wenn gegen Abend, nach dem Nachtmahl, einzelne seiner Schüler und vor allem seiner Schülerinnen ihn in seinem Zimmer besuchten. Wenn der Alte still und ohne sich zu regen eine Zeit lang gewartet hatte, klopfte es und irgendein Mädchen kam, ihn zu besuchen. Wenn ungefähr eine Viertelstunde vorüber war, ging er zu Zärtlichkeiten über und hinter dem weißen Barte zuckend suchte sein großer, roter und alter Mund den ihren. Es klopfte aber bald wieder und ein anderes Mädchen kam. 27. Juni 1925. Mein lieber Klaus, Sie müssen einsehen, dass Sie mit jener Skizze »Der Alte« in Ihrem Novellenband »Vor dem Leben« unverantwortlich gehandelt haben. Man wird ganz gewiss ausrufen, »Ei, da schildert er ja den Paulus«, und entweder entrüstet sein und Ihre Schilderung als gemeine Verleumdung empfinden oder vielleicht mit einem gewissen Schmunzeln äußern, »Ei, ei«, also ein solcher Kerl ist der Paulus. Vielleicht ist gelegentlich schon derartiger Klatsch über mich zu ihm gedrungen, der ja wohl auch Ihnen nicht ganz unbekannt sein wird. Sie sollten einsehen, dass Sie bewusst nichts tun durften, einen Menschen, dem Sie innerlich so gegenüberstehen, wie Sie es mir gegenüber tun, einer solchen Gefahr auszusetzen. Ich liebe doch leider den Knaben Uto und muss viel kostbare Geschenke für ihn erhandeln, da er so sehr nett ist. Marvin, 12. Klasse. Also ich habe Schulprobleme gehabt, lange Zeit. Bin auf eine andere Schule gekommen. Das war eine Hauptschule, also eine V-Schule für verhaltensauffällige Kinder. Und was waren die auffällig? Also ich habe psychosomatisch reagiert, wenn ich in die Schule musste. Ich bin dann morgens aufgestanden, ich bin echt zum Klon, musste kotzen und so Sachen. Das war krass, das war eine krasse Zeit. Hattest du Angst, oder? Ja, ich hatte Angst. Ich hatte echt Schulangst. Warum? Mitschüler, wenig Selbstbewusstsein, Mitschüler, die gemobbt haben. Und davor hatte ich Angst, ja. Aber meine Klassenlehrerin aber relativ schnell gesagt, Marvin, du gehörst hier nicht her. Wenn du willst, dann kannst du ein Abitur schaffen. Wir gucken dir mal die Odenwaldschule an, da habe ich mich beworben. Und da hat sie ganz, ganz krass dafür gekämpft, dass sie an die Odenwaldschule darf. Das Jugendamt hat ihm schließlich zugestimmt. Und so bin ich hier gelandet. Wie kam das denn, dass du gemobbt worden bist? Ich weiß nicht, also ich war, als ich klein war, noch viel dicker, als ich es jetzt bin. Und, Na, wenn du deinen Speck mal los wirst, dann wirst du aber eine Gefahr für die Mädchenwelt, das ist dir klar, ne? Ich bin schwul. Wie geht's den Homosexuellen hier in der Schule? Als ich mich geoutet habe, war das auch nie ein großes Thema. Also es war schon ein großes Thema in dem Moment, aber es war okay. Ansonsten glaube ich, wir haben hier bekennende Homosexuelle 5 im Moment. Eine lesbische Lehrerin, eine Lesbe und 3 Schwule. Und ich glaube, denen geht's ganz gut hier. Alle miteinander. Meine lieben Herrschaften, Herrschaften, Herrschaften. Der Titel sei die Oso. Dafür will ich ein paar einleitende Sätze sagen. An dieser Stelle ist ein wichtiger Punkt. Mein Spruch für die Oso ist schon immer gewesen. Oso, finde ich gut. Das musste mal gesagt werden. Geil. Eine Kameradenfamilie. Fredel, Jörg, Jakob und Julius. Redet das Ding mit Ihnen? Mit dir. Du warst gerade beim Duzen. Ja, ich verpeil das manchmal. Wie lange bist du jetzt hier? Ein Jahr. Und? Hat so ein paar schlechte Seiten und so ein paar gute. Erzähl mal. Ja, das Gute ist halt irgendwie, dass einem eigentlich nie langweilig ist. Also man kann immer irgendwas machen. Und das Schlechte ist halt, wenn es einem schlecht geht, dann hat man manchmal nicht so richtig Möglichkeit, sich zurückzuziehen. Oder irgendwie, wenn man seine Eltern nicht hat, mit denen man reden kann. Und halt ein paar Regeln sind doof. Welche? Ich finde die Regeln, die zur Probezeit hinführen, ein bisschen krass irgendwie, dass man hier so schnell in Probezeit kommt. Ich meine, dass ich jetzt in Probezeit komme, ist eigentlich schon berechtigt. Weil ich halt Sachen getan habe, die man nicht tun darf. Was denn? Ja, ich habe geraucht. Ja, ich auch. Und es gab eine Vereinbarung. Cannabis oder wie? Nein, normale Zigaretten. Zigaretten, ah ja. Es gab eine Vereinbarung, dass wir, wenn wir, dass wir nicht in Probezeit kommen, und die war, dass wir keine Zigaretten anpacken und nicht rausgehen. Und wir haben Zigaretten gefasst. Und war so doof und haben uns dabei erwischen lassen. Und das Problem war halt, mein Opa war, bevor ich auf die Schule kam, der Rektor. Und die haben halt alle große Stücke auf mich gehalten, weil mein Opa voll von mir geschwärmt hat. Und ich habe mir das dann halt voll versaut. Wie lange seid ihr jetzt zusammen als Kameradschaft? Ja, ein Tertial. Und warum habt ihr diese Früchtchen da auf euch geladen? Weil sie keine langweiligen Streber haben wollten, ne? Wir waren die Einzigen, die jeden Morgen geduscht haben. Also, wir wollten eine Kameradschaft machen, einfach weil es hier die Möglichkeit gibt, dass man dann selber, einfach, dass es die Erfahrung gibt und man selber kommt und vor allem hat man dann eigentlich niemanden mehr über sich. Und dann haben wir eben im Festhaus geguckt, also da, wo die 5. und 6. Klasse ist. Heute geht es irgendwie auf eine Ruhrflächentraining, wenn ich gut auskomme. Bis heute Abend. Und heute Abend gibt es wieder irgendwie Stress, weil ich ins Bett muss. Was willst du eigentlich weitermachen? Willst du zum Abi? Rose, finde ich gut. Nicht alle, so muss man gesagt. Das ist der erste Abschluss, den du hier bekommst. Ja, aber ich nach Abi. Deswegen habe ich gesagt, erstmal. Rose, finde ich gut. Das musste man gesagt. Genau, Oso ist positiv. Ja, das macht die Oso aus. Ja, und wir freuen uns alle. Ja. Han Sen, ein Chinese, blickt zurück. Geboren bin ich am 6. März 1922 in Berlin. Damals lebten viele revolutionäre Chinesen in Deutschland. Ich war ein Jahr alt, als meine Mutter zurück nach China fuhr und dort blieb. Nach 70 Jahren diese Schule wiederzusehen, das ist für mich ein ganz großes Glück. Nach dem Verlassen der Odenwaldschule haben mich eigentlich nie meine Erinnerungen an die Schule verlassen. Ich habe immer davon geträumt, eines Tages doch noch mal die Schule zu besuchen. 1926 wurde mein Vater Mitglied der chinesischen Kommunistischen Partei. Als alleinstehender, dazu noch politisch aktiver Mann, konnte mein Vater mich nicht selbst aufziehen. Und so kam ich am 5. April 1929 in den Odenwald. Das erste Mal hat mich mein Vater selber in die Odenwaldschule gebracht. Und dann ist er einfach weggefahren. Als ich merkte im Zug, dass mein Vater weggegangen war, den Zug verlassen hatte, ja, wurde ich wütend, habe an die Scheiben ins Fenster geschlagen des Zuges. Aber dann, wie er schreibt, nach ganz kurzer Zeit war ich wieder ganz fröhlich und habe die Leute mit meiner komischen Redensweise amüsiert. Also das verging bei mir ziemlich schnell. Wir Kleinen bastelten und zeichneten viel. Ich machte einmal einen Mann mit erhobener, geballter Faust. Die Tonfigur war als Geschenk für meinen Vater gedacht. 1932 war mein Vater jedoch nicht mehr imstande, für meinen Aufenthalt in der Odenwaldschule zu zahlen. Als Berufsrevolutionär, der er nun war, hatte er kein festes Einkommen. Und später, als ich schon in anderen Ländern war, in der Schweiz, da habe ich immer an die Odenwaldschule als an meine Familie zurückgedacht. Nun waren alle Kinder in kleine Gruppen eingeteilt, von 5, 6 oder höchstens 9 oder 10 Mitgliedern, die durch einen Erwachsenen, einen Mann oder eine Frau geleitet wurden, die man Familien nannte. Und ein solches Familienhaupt hatte die Verantwortung, die vernünftigerweise Eltern, normale Eltern für ihre Kinder zu tragen haben. Wunderbar! Wie alt ist Ja. Abendrunde mit Familienhaupt Marlene. Und in der Zeit hast du dich schon eingewöhnt. Ja, das finde ich das Gute an diesem Familienkonstrukt. Die Kinder versuchen schon untereinander, also eine Linie da reinzukriegen, sich gegenseitig zu helfen und auch wirklich Verantwortung zu übernehmen. Ich bin hierher gekommen, weil ich an sich so daheim in der Schule Probleme hatte, weil ich dann gesundheitlich starke Probleme bekommen habe, Migräne und Schulphobie und Sozialphobie zum Schluss dann auch. Und dann war ich auch in der Klinik zweimal. Ja, und jetzt bin ich hier gelandet. Und wie war das, als du hierher gekommen bist? Ja, am Anfang leicht komisch. Der Nachname war so egal eigentlich, Hauptsache Vornamen so ungefähr. Und ja, daran musste ich mich auch erstmal so ein bisschen gewöhnen, alle Lehrer hier zu duzen und nicht zu sitzen. Und dann, ja, kam ich an und war in dieser Familie. Und am Anfang habe ich gedacht, oh weh, wo bist denn du jetzt gelandet? Das kann ja was werden. Und ja, aber dann, so ganz schnell hat man gemerkt, dass es eigentlich total krass ist. Als ich so die alle gehört habe, weswegen die hier sind oder so, wie die halt drauf sind, habe ich erstmal gedacht, Gott, wo bin ich gelandet? Und hier bin ich. Aber die Familie ist richtig cool, wenn man so andere Families anguckt. Wir sind eine richtige, gute Gemeinschaft. Also ich kriege ja total viel Lebenserfahrung. Man hat hier mit vielen anderen Leuten zu tun. Zum Beispiel auch, wir haben Punks, so richtig extreme Punks hier auf der Schule. Aber die sind total lieb. Altschülerin Rosalinda von Osiecki zu Gast in der Odenwaldschule. Ich war kurz hier, es kam mir immer so unendlich lang vor irgendwie, weil alles so anders war. Als wenn ich hier also schon einen Teil meines Lebens verlebt hätte. 10. April, nachts. Meine liebe Mordi, ich habe das Lütt eben abgeliefert. Hier ist genau das verwirklicht, was wir wohl oft gewünscht und niemals gehabt haben. Das ist keine Schule im alten Sinne, sondern eine Kinderrepublik. Das war das Letzte, was er machte, bevor er ins Gefängnis ging. 1932, im Mai, da fuhr mein Vater mit mir hierher. Du kannst noch nicht verstehen, was mich betroffen hat und warum ich jetzt auf lange Zeit fort muss. Aber du brauchst dich dessen nicht zu schämen und kannst den Kopf hochtragen. Es geschieht alles für eine gute, anständige Sache. Jemand nahm mich mit, ich glaube Paul Gehib. Ja, erstens mal hatte da Rehe und Reul. Und eine, sagt er, die zeigt auf eine, das ist eine ganz junge oder neue, und die werde ich Chanchala nennen, das ist dein indischer Name. Das heißt, bedeutet die Rastlose. Und das hatte wohl gehört, dass ich ein unruhiges Kind war und so, also bekam diese Olle den Namen und ich fühlte mich ja so ungeheuer geschmeichelt. Liebes Baby, ich habe dich aus Berlin genommen, damit du hier keine Unannehmlichkeiten hast, keine Quälereien und Neckereien durch andere, damit dir die heiteren Jahre nicht verdorben werden. Das war ja nicht gerade angenehm für mich als Kind, da herumzulaufen, nicht da mit deinem Vater, der ins Gefängnis ging. Spandau? 2. März 1932. Meine liebste Mordi, ich befinde mich seit gestern Abend in Schutzhaft. Ich weiß nicht auszudenken, in was für einer Verfassung du dich befunden hast. Schreibe Baby bitte, ich grüße und küsse sie. Meine Mutter hat mir einen kleinen Brief geschrieben. Und da schrieb sie sowas wie, liebes Kind, wir können dich leider nicht mehr in dieser schönen Schule lassen. Denn dein Vater hat kein Einkommen mehr und er ist da und da in Untersuchungshaft. Da, ich bekam zu hören von Paulus, ich muss dir leider sagen, ich würde dich so gerne hier behalten. Er fängt da so ein bisschen vorsichtig an, es geht aber nicht, du kannst nicht hier bleiben. Das war natürlich ein Elend, das kann ich ja nur sagen. Und ich hoffe also, dass das heute nicht mehr so ist, wenn Menschen die Ohren verlassen, dass sie das Gefühl haben, mein Gott, jetzt komme ich in diese schreckliche Gesellschaft zurück. Was soll ich denn und wie soll ich sein, was soll ich machen? Altschülerin Geno Hartlaub erinnert sich an 1933. Der erste Scheiterhaufen, also Bücherverbrennung, in Deutschland war in der Odenwaldschule. Das war nämlich unmittelbar in also nach den Märzwahlen. Da haben sie dann die ganzen Bibliotheken von den Kindern und Lehrern durchsucht, hatten ihre schwarzen Listen. Und da mussten wir alle in Goetheplatz, also dann dem Hauptplatz von der Schule, dabei sein, wie das alles verbrannt wurde. Und da wurden auch schon die jüdischen Lehrer misshandelt, habe ich selber gesehen. Es gab überhaupt sehr viele Juden in der Schule, als Kinder auch. Und sehr viele Ausländer und sehr viele Juden. Einer, der die Gefahr der Sache nicht so erkannte, auch nach dem Scheiterhaufen, war der Leiter der Schule, der Geheb. Der hat zu mir selber gesagt, Gott, so schlimm sind die Leute eigentlich gar nicht, die haben mit mir Tee getrunken. Und das war irgendwie für die Haltung der Schule ganz typisch. In der Nähe, in Heppenheim, nämlich wohnte ja Buber. Und der Buber hielt einen Vortrag, der war Zionist und sagte, die Sache wird ganz furchtbar werden und ihr müsst nach Palästina. Und plötzlich war da so Getrappel auf dem Flur von der Wohnung von dem Geheb. Und der sagt, da wurde der ganz wütend, da war, sträubten sich seine Haare, da hat er so einen langen Bart und sah also völlig jugendbewegt aus und sagt, was ist denn nun los, ist ja Hausfriedensbruch, und ging raus und da war seine eigenen Kinder, also Schüler, inzwischen war eine Hitlerjugend gegründet worden. Und die haben dieses Verschwörernest ausgehoben. Also Verschwörernest war Buber und die eingeladenen Leute, Juden meistens. Daraufhin hat der Geheb, also eigentlich durch diese Verletzung seiner privaten Sphäre, gemerkt, was eigentlich los ist. Und hat sich noch am selben Abend entschlossen, zu emigrieren. Da waren die Nazis ja schon ein halbes Jahr dran. Altlehrer Hartmut Alfey über Gehebs Nachfolger Heinrich Sachs. Geheb hatte alles aufgegeben und hatte sich neu etabliert in der Schweiz unter einigen Mühen. Das ist dann sozusagen gleich die zweite Ebene. Und Sachs war da geblieben. Und die Familie Geheb befürchtete, dass Sachs sich da ein Nest bauen wollte. Was, glaube ich, nicht ganz richtig ist. Also er hatte sich da durch schwere Zeiten gekämpft und hatte jetzt sicherlich nicht die Absicht, ganz schnell die Odenwaldschule zu verlassen, um irgendwo in diesen schwierigen Zeiten im Nichts zu versinken. Also er hat sich sicherlich festgehalten an dieser Idee, ich mache die Odenwaldschule weiter. Auf der anderen Seite geht aus vielen Äußerungen von ihm hervor, dass er die Absicht hatte, die Odenwaldschule für Geheb zu erhalten. Und wenn man so will, ist es ihm ja auch gelungen. Es ist ihm auch gelungen, in der ganzen Zeit dieses Eigentum nicht verstaatlichen zu lassen, sondern man konnte zwar die Miete jetzt nicht auf ein kassierisches Konto überweisen, über das Kassierers verfügten, weil es Judeneigentum war, aber man hat quasi das, was sozusagen an Miete fällig gewesen wäre, genutzt, um zu investieren. Also die Odenwaldschule ist wirklich gut erhalten in das Jahr 45 gegangen. Und ironischerweise ist es von dem gesamten kassierischen Besitz das Einzige, was übrig geblieben ist. Und die Sorge war, dass Sachs unter Umständen irgendetwas tut, was das Eigentum aus den Händen der Familie Kassierer nimmt. 16. September 1945. Lieber Paulus, liebe Edith, mir ist seit Monaten, ich rufe ins Leere, hört ihr mich nicht? Oder könnt ihr nicht kommen, nichts tun? Ich habe in schweren Jahren gar vielen Kindern eine Heimat gegeben, ein Paradies bewahrt, alle Barbarei, die Seele verdunkeln und Geist stören wollte, von den Unschuldigen ferngehalten. Eltern kommen von allen Seiten her gewandert und danken, dass ich der Menschlichkeit hier unsere Herzen geweiht habe. Dies alles unter Kompromissen wohl, doch niemals, keine Sekunde, nur das hohe Ziel verlierend. Ihr Heinrich Sachs. Also er hat auf die Sachs-Briefe nicht reagiert. Und die sind teilweise mit Bleistiftnotizen von Geheb versehen. Das heißt, er hat sie gelesen. Und er hat aber nicht darauf reagiert. Und man muss sich fragen, warum nicht. Ausgebildet zur Rebellion, Daniel Cohn-Bendit. Die Werte, die heute gefragt werden, ich sage nicht, dass die Aufklärung ad acta gelegt werden muss, aber die Aufklärung allein und der Humanismus allein beantwortet nicht mehr die Fragen. Und die Odenwaldschule ist nun mal ein Kind der Aufklärung des Humanismus. Und da geht es erstmal nicht weiter. Weil ich meine, dass heute neue pädagogische Entwürfe nur in Städten entwickelt werden kann. 7. Mai 1958. An die Odenwaldschule. Marc Daniel ist am 4.4.1945 in Südfrankreich, wohin seine jüdischen Eltern sich während des Krieges zurückgezogen hatten, zur Welt gekommen. Es war eine Schule, wo ich sicher war, dass es keine eben alten Nazis gab. Er ist bei seinen Mitschülern und Kameraden sehr beliebt. Er ist bei seinen Arbeiten für die Schule ziemlich gewissenhaft. Aber sein Betragen in der Schule war bisher nicht einwandfrei, weil er sehr schwatzhaft und vorlaut ist. Meine Fähigkeit, Dinge 30 Sekunden bevor jemand es denkt, zu formulieren, dies hat mich nach vorne gestülpt. Auch die Freiheit, die ich in meiner Erziehung in der Odenwaldschule gewonnen habe, hat mir da auch geholfen, dass ich dann plötzlich zum Lautsprecher einer Bewegung wurde und zum Symbol einer solchen Bewegung. Ja. Nee, es passt jetzt nicht. Konferenz. Ich kann jetzt auch nicht. Ja? Kaffee und Krach. Wie gut ist. Heikles Thema. So. Amelie Fried in der pädagogischen Provinz. Ich glaube, das, was einen Ose-Schüler am stärksten vielleicht prägt oder die Denkweise prägt, die er dann auch später hat, das ist eben dieses, dass jeder Mensch was wert ist und jeder auf seine Weise einen Wert hat und dass eben auch einer, der Probleme hat oder nicht so toll ist. Also das ist einfach diese Menschenliebe, die hier gelehrt wird, also einen sehr stark prägt. Ulm, 12. März 1969. Sehr geehrte Herren, der Artikel über Ihre Schule, der in der Zeit erschien, hat mich sehr beeindruckt. Ich musste feststellen, dass Amelie unter dem hoffnungslos antiquierten Lehrstil am humanistischen Gymnasium sehr leidet. Besteht eine Möglichkeit, dass sie im Herbst diesen Jahres bei Ihnen aufgenommen werden kann? Ich fürchte, die Nachfrage ist sehr groß. Meine Tochter Amelie wurde am 6.9.1958 geboren. Das Kind ist immer voll Begeisterung nach einer Unterhaltung. Wir sprechen zum Beispiel über Bücher, extra ausgewählte Fernsehsendungen, über das Hitler-Regime, mein Mann ist Halbjude, über die Möglichkeit, unter der schwierigen psychischen und physischen Situation des Vaters nicht zu leiden, sondern sie von ihren Gründen her ein wenig zu verstehen. Über die Liebe, über die Sexualität, über die Antibabypille. Und ich habe nun bei sehr vielen Freunden mitbekommen, dass die Eltern sie halt hierher abgeschoben haben, froh waren, wenn sie die Kinder los hatten. Dann sind die nach 5, 6, 8 oder 10 Jahren aus dieser Schule rausgekommen und waren auf eine Art und Weise sozialisiert und erzogen, mit der die Eltern überhaupt nichts mehr anfangen konnten. Ich kann mich erinnern, meine Mutter hat mir mit 16, als ich hier aus der Schule raus war, die letzte Ohrfeige gegeben und hat hinterher gesagt, Amelie, ich war einfach so hilflos, ich habe plötzlich kapiert, deine Erziehung ist fertig und ich habe hier überhaupt keinen Einfluss mehr auf dich zu nehmen. Und das sollten sich Eltern rechtzeitig überlegen, dass sie nicht hinterher dann mit ihren Kindern einfach überhaupt keine Möglichkeit zur Kommunikation mehr haben. Nun zu den negativen Seiten. Seit etwa 2 bis 3 Jahren kommt Amelie nicht mehr recht mit sich selbst klar. Das äußert sich in sehr schwankenden Stimmungen, in Bockigkeit, Unfreundlichkeit, Unordentlichkeit sowie in einer penetranten Streitsucht gegenüber ihrem jetzt knapp 6-jährigen Bruder. Sie langweilt sich entsetzlich. Und vor allem langweilt sie sich in der Schule. Ulm, den 8. April 1969. Inge Fried. Ich glaube schon, dass die OSO in gewisser Hinsicht gesellschaftsfern ist. Das Problem fängt eben an, wenn man diese Welt wieder verlässt und wenn man eben nach einigen Jahren dann rauskommt und plötzlich feststellt, dass die Welt draußen eben einfach nach anderen Gesichtspunkten funktioniert als hier drinnen. Und ich glaube schon, dass das eine Gefahr ist für den OSO-Schüler. Und dann spielen sie jetzt. Viel Spaß. Oh. Wie kann die Schule, anstatt zu einem Ort des Seufzens und der Qual, zu einer Stätte der Freude gestaltet werden, mit der der Erwachsene später seine frohesten Kindheitserinnerungen verbindet? Die Aufgabe lässt sich kurz in den 3 Worten des alten griechischen Weisen Pindar ausdrücken: Genoio oios esi, werde, der du bist. Werde, der du bist. Die Odenwaldschule. Sie hörten ein Feature von Elke Suhr. Es sprachen Jacqueline McCauley, Dieter Montag, Gunda Aurich, Sigrid Burgholder, Edda Fischer, Caroline Schreiber, Michael Hüseyin-Cirpici, Axel Gottschick, Simon Roden und Bettina Schulmann. Ton und Technik Alexander Dorniak und Beate Braun. Regie Christine Nagel. Redaktion Ulrike Bajor. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2008.